sich wieder mal Lebensmittel kaufen und kippen spül die Klopapier und auch was zum Saufen. Leider konnte ich den Scheiß nicht nach Hause tragen, da musste ich halt wieder mal nach einer Tüte fragen. Als ich dann nach Hause kam, alles gut verstaut und meine Tüte hab ich dann auch nicht mehr gebraucht. Doch leider landet sie nicht in der Mülltonne, da kam mein Schacker mit Schuss, hat die Tüte mitgenommen. Und die Tüte fliegt und sie fliegt durch die Luft und die Tüte fällt und sie fällt in den Fluss und die Tüte treibt und sie treibt durch das Wasser und die Tüte schwimmt und sie schwimmt auf das Meer. Die Tüte ist an einer Robbe auf den Kopf geschwommen, dadurch hat das arme Tier keine Luft bekommen. Sie konnte sich nicht wehren, es war dann schnell vorbei. Ein Schwertwal sah das und kam dann daraufhin herbei. Robbe und Tüte wurden vom Schwertwal gegessen. Dieser hat schon einiges an Plastikmüll gefressen. Durch das ganze Plastik er den Löffel abgegeben. Er ist dann auf den riesigen Müllhaufen getrieben. Und die Tüte treibt und sie treibt durch das Wasser und die Tüte tötet. Dieses wird im großen Maß von Plankton konsumiert. Plankton ist natürlich eine Leibweise vom Fisch und der landet dann wieder bei mir auf dem Tisch. Wenn wir unsere Erde immer weiter so vermüllen, dann wird eine fette Plastikschicht sich vollkommen umhüllen. Dann leben wir in der Plastikwelt, dann leben wir in der Plastikwelt, dann leben wir in der Plastikwelt, dann leben wir in der Plastikwelt, ja!